Leider gesellten sich auch noch andere aus persönlichen Gründen als Gegner hinzu. Diesen konnte das großdeutsche völkische Programm deshalb nicht liegen, weil sie Sonderziele verfolgten, die nach Ansicht der völkisch Gesinnten zur Zeit noch nicht spruchreife Fragen waren. Ich nenne hier vor allem die monarchische Frage. Ich bin Monarchist aus innerster Überzeugung, auch wenn es in Zweifel gezogen wird. Ich halte diese Frage aber zurzeit nicht für lösbar und habe immer den Standpunkt vertreten, dass die Dynastien nicht Selbstzweck, sondern für das Volk da sind. Ist das Volk da, so wird es auch diese Frage lösen. Eine zu frühzeitige Lösung der Frage, besonders eine einseitige Lösung in einem einzelnen Bundesstaat, halte ich für ein weiteres Unglück für die Gesamtentwicklung des Vaterlandes. Ich stand dem Kampfbund in der völkischen Bewegung nahe und habe nie von ihm etwas beansprucht. Sie betrachteten mich als ihr Führer nicht aufgrund irgendwelcher Abmachungen, sondern wohl wegen der Hingabe an die Sache. Ich freute mich dieses Vertrauens und beanspruchte nichts weiter. Ich sah in ihnen die Möglichkeit, für große vaterländische Ziele in ideeller Richtung zu wirken und dabei die vorher geschilderten Gefahren für Deutschland auszuschließen. Selbstverständlich begann damit wieder eine wilde Hetze gegen mich. Die jüdische und Zentrumspresse war stets gegen mich gewesen. Jetzt tat sich die Bayerische Volkspartei, namentlich nach meiner Reise nach Österreich im Februar 1923, besonders hervor. Aber auch deutschnationale Zeitungen nahmen gegen mich Stellung, was mich bei ihrer Beziehung zu Herrn Claas und General von Siegt nicht wundernahm. Als das Generalstaatskommissariat am 26. September 1923 geschaffen war, bestand für mich kein Zweifel, dass hiermit der erste Schritt zu einer, und zwar gewaltsamen, Lösung der deutschen Frage geschehen war. Für mich stand fest, dass Dr. von Kahr im Besitz der staatlichen Gewalt Bayerns war, dass ihm die staatlichen Machtmittel Bayerns zur Verfügung standen, ja sogar darüber hinaus Machtmittel des Reiches in Gestalt der 7. Bayerischen Division. Wenn ich die Namen Kahr, Lossow und Seisser nenne, so sind das nicht die Namen von Privatpersonen, sondern die Träger der Staats-, Militär- und Polizeigewalt in Bayern. In diesen Verhältnissen, wie sie sich bei Schaffung des Generalstaatskommissariats entwickelten, lag ein schwerer Verfassungsbruch, begangen einmal durch den Bayerischen Staat und dann durch General von Lossow. Die obersten militärischen Stellen haben hier zudem den jüngeren Kameraden ein Beispiel gegeben, das sich geradezu verheerend auswirken musste. Ich glaubte damals an eine Tat und sah ihr umso ernster entgegen, als ich von der Bestimmung Pöhners zum Staatskommissar für Sachsen und Thüringen hörte. Diese Stellung war nur zu behaupten, wenn die schützende Gewalt in Berlin stand. Darin sah ich auch einen Versuch, die Machtstellung Bayerns auf Kosten anderer Bundesstaaten gewaltsam auszudehnen. Denn nicht das Reich würde, wie die Verhältnisse lagen, gerade jetzt nach der Spannung mit Berlin eine solche Exekution gegen Thüringen befohlen haben. Sie war vielmehr nur möglich nach vollständigem Bruch der Reichsverfassung oder sie war Selbsthilfe. Das erschien aber keineswegs durch die Zustände in Thüringen und Sachsen und im Reich gerechtfertigt. Ich wurde darin umso mehr bestärkt, als im Sommer von einem eventuellen Anschluss des ehemaligen Königreiches Sachsen an Preußen die Rede war und das in Bayern als ein Unrecht an Bayern empfunden wurde. Das Zusammenarbeiten Bayerns mit Erhard, dem Organ des Herrn Claas, zeigte auch, wohin die politische Reise gehen konnte. Ebenso die Verfügung seiner Majestät des Königs Ruprecht an die Offiziere der ehemaligen königlich-bayerischen Armee vom 27. September. Ich zweifle auch nicht, dass die Lösung der deutschen Frage vollkommen in einem völkisch abträglichen Sinne erfolgen sollte. Denn gegen Hitler wurde gekämpft und gearbeitet, er wurde auch nicht als nötig bezeichnet. Oberst Banzer sprach sich etwa am 8. Oktober seinen Offizieren gegenüber dahin aus: Wer nicht auf die Nationalsozialisten schießen werde, solle seinen Abschied nehmen. Unter dem Druck des Konflikts um General Lossow schlugen dann die bayerischen Machtstellen einen etwas freundlicheren Ton an. Der Konflikt zeitigte am 20. Oktober den Entschluss, die bayerische Reichswehr vom bayerischen Staat als dem Treuhänder des Reiches in Pflicht zu nehmen. Ich sah darin ein weiteres Abgleiten auf abschüssiger Bahn zur Lockerung des Reiches. Denn die kleine Reichswehr musste unter einheitlichem Befehl bleiben. Ich war tief niedergeschlagen, als ich am 20. früh die Nachricht bekam. An diesem Tag war die Hochzeit des Oberleutnants von Grohlmann. Er holte mich in einem Kraftwagen ab. Ich drückte ihm auf der Fahrt in einer für den jungen Offizier geeigneten Weise meine schwere Besorgnis aus. Daher war ich in größter Spannung, als ich während des Hochzeitsessens die Nachricht bekam, etwa dahin lautend, General von Lossow habe nochmals bei mir zu Hause angerufen. Er lasse mich dringend bitten, ihn auf dem Wehrkreiskommando zu besuchen. Wie die Besprechung erbeten war, war ich überzeugt, dass sie mit Zustimmung des Generalstaatskommissars stattfinde. Ich brach frühzeitig auf. Lossow erzählte mir, wie alles gekommen sei. Er wollte lieber wie ein Mauerblümchen im Verborgenen blühen, aber das Ministerium und der Generalstaatskommissar wollten ihn nicht gehen lassen. Ich teilte ihm meine Sorgen mit. Er erwiderte mir, dass sie unnötig wären. Die Reichswehr sei deutsch und nur für deutsche Belange zu haben. Sie stehe geschlossen hinter ihm. Die Inpflichtnahme werde sich auch reibungslos vollziehen. Er wolle eine Entwicklung der innerdeutschen Verhältnisse in großdeutschem völkischen Sinne und rechne dabei auf Hitlers und meine Mitarbeit. Ich sagte ihm auf dieser Basis meine loyale Mitarbeit zu, die ich darin erblickte, dass ich General von Lossow die Autorität meines Namens zur Verfügung stellte und meine Freunde über seine Absichten aufklärte. Ich hatte den Eindruck, als ob Lossow bei mir in gewissem Sinne auch eine Art Deckung suchte. Ich wies noch darauf hin, dass die angeschlagenen Aufrufe jeden warmen Ton vermissen ließen, wodurch meine Befürchtungen gesteigert seien. Lossow meinte, Exzellenz von Knilling habe einen wohl von Oberst von Seisser vorgelegten Entwurf stark zusammengestrichen, womit er wenig zufrieden gewesen sei. Ich kann nur sagen, dass ich tief befriedigt war darüber, dass meine Sorgen über die Gestaltung der Verhältnisse in Deutschland zur Zeit jedenfalls zurückgestellt werden konnten, und hoffte auf einen Fortschritt der Gesundung unseres Vaterlandes. Ich hatte zu General von Lossow volles Vertrauen. Hatte er doch schon im Herbst 1916 sich mir gegenüber dahin ausgesprochen, dass das deutsche Heer vereinheitlicht werden müsse. Selbstverständlich beschloss ich, achtsam zu sein und hoffte, dass mir dauernd vollständiger Einblick gegeben werde, denn das verstand ich unter loyaler Zusammenarbeit.